Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Fühlst du dich vollkommen krank oder bloß ungesund? Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ist die Frau dir weggelaufen und ist jetzt schon wieder da? Sitzt dein Sohn statt in der Schule wieder mal in einer Bar? Das ist lange noch kein Grund, mich als Opfer auszuwählen und mir deine ganzen Nöte und Probleme zu erzählen. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Hast du dir einen Wolf gelaufen und bist schrecklich wund? Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Hast du ne Erkältung oder sogar nen Tumor? Oder kam das mit dem Tumor schon zum zweiten Male vor? Das ist lange noch kein Grund, in meinen Dunstkreis reinzuhasten und mich mit deinen Problemchen nicht so nötig zu belasten. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Egal welche Diagnose oder welch Befund, ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Kummernummer wird dir helfen, auch mir hat sie nicht geschadet. Es sitzt immer jemand da, der auf deinen Anruf wartet. Und den solltest du anrufen und über dein Leid informieren, anstatt die Kummernummer weiterhin zu ignorieren. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Überwinde endlich deinen inneren Schweinehund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund. Ruf die Kummernummer an und tu dein Kummer kund.